1901 wurde das Drama Drei Schwestern von Anton Tschechow in Moskau uraufgeführt. Vor allem die Figur der Irina beschreibt darin die Sinnsuche zwischen Arbeit und Glaube, in der sich die Menschen befanden. Irina arbeitet zu Beginn des Stückes nicht. Seit dem Tod ihres Vaters, der viel Wert auf Bildung legte, sitzt sie nur mehr herum. Sie wünscht sich, einen Sinn für ihr Leben zu finden und vermutet, er könnte in der Arbeit liegen. Als sie allerdings anfängt, in einem Telegrafenamt zu arbeiten, stellt sie fest, dass sie nicht die geringste Befriedigung davon hat. Ihre Schwester Mascha, die als Lehrerin arbeitet und damit ebenso unglücklich ist, flüchtet sich in den Glauben, ohne ihn ernst zu nehmen. Mir scheint, der Mensch muss gläubig sein, sonst bleibt sein Leben leer. Der Oberst Verginin, ein gelegentlicher Hausgast der Schwestern, stellt nach Irinas Desillusionierung fest, dass die Menschen früher mit Kriegen beschäftigt gewesen seien. Nun hingegen hat sich das alles überlebt und eine ungeheure leere Stelle gelassen.